Also lass uns tanzen. Mit den Molekülen, mit den Wörtern. Mit dem Nichts. Ich bin der Brückenbauer zwischen Sprachen, Klang und Licht. Nicht um zu lehren, nicht um zu führen, nur damit du fließt, wie du bist. Wir alle sind eins, ob wir es wollen oder nicht. Egal in welchem Teich du schwimmst, egal wie deine Leinwand spricht. Willkommen im Raum, der durch meine Brücken lebt. Hier musst du nicht, hier darfst du alles. Lass die Songs auf dich wirken. Und das Wunder entsteht. Es geht nicht um Wissen, nicht um Beweis, nicht um Ziel. Nur um Staunen. Den inneren Stil. Manches wird nicht gesagt, weil Sprache zu klein ist. Doch du hörst es im Klang, wenn dein Herz sich vermisst. Die Brücke spricht nicht laut, sie schwingt in deinem Sein. Und du weißt, du bist gemeint. Vielleicht hörst du nichts, doch das Nichts hört dich. Denn aus dem Nichts wächst alles und gedeiht einfach so, Punkt. Keine Brücken aus Stein, ich baue sie aus Gefühl. Sie entstehen, wenn du atmest, wenn du tanzt, wenn du spielst. Sie verbinden nicht Orte, sie verbinden das Jetzt. Und du bist der Schritt, der sie setzt. Willkommen im Raum, der für alle da ist.